Telekom Fernsprecher Kaiser Wilhelm Ring Ecke Kaiser Wilhelm Ring 10 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zwei gelbe Tonnen, die hier rechts neben dem Fernsprecher geparkt sind, sowie ein Schild am Haus Nummer Kaiser Wilhelm Ring 10 mit der Aufschrift "Bitte die Tür händisch schließen". Was immer das sein mag, bitte die Tür händisch schließen. Händisch schließen. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.